Arctic summer, ein Sommer, wie er früher einmal war. Der Teil der Märten in dieser Zeit, ach, das wäre ja so wunderbar. Dann wird das Deutschland wieder sauber, so sauber, wie es früher einmal war. Mit einer Jugend, die stets entschlossen und immer im Kampfe war da. Wann wird das Land wieder frei sein, ohne Besatzer und deren Kultur? Wann dürfen wir wieder ganz allein sein, im Geiste und in der Natur? Wann darf man wieder frei singen, so frei wie unter dem Sonnenrad? Wann darf unsere Meinung wieder klingen, die man einst so stolz vertreten hat? Armes Deutschland, was ist geschehen? Deutschland darf's nie untergehen. Rapp dich zusammen, steh wieder auf. Jetzt nimmt der Kampf seinen Lauf. Wann wird das Deutschland wieder größer? In uns gehört ja noch ein Teil davon. Ihr wollt es uns aber ewig verbieten, doch wir werden es uns wiederholen. Wann steht der Deutsche nicht wieder auf? Wann sieht er endlich die Gefahr? Wann nimmt der Kampf seinen Lauf? Doch ein wahres in Deutschland sieht's doch aus. Das Deutschland, was ist geschehen? Bist du untergehen? Armes Deutschland, es geht nicht so weiter, doch wir schauen trotzdem weiter. Um unser Deutschland ist es in einer Zeit der Not sehr schlecht bestellt. Sehr schlecht bestellt.